WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt das Böse. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, denen das Böse schon mal begegnet ist. Das Böse kann einem begegnen in Form eines Menschen. Einem Menschen, der einem sehr viel Schlimmes und Gewalttätiges angetan hat. Oder das Böse kann einem auch begegnen in einer übernatürlichen Form. In Form von Geistern. Von bösen Geistern. Glaubt ihr an Satan, an den Teufel? Darüber möchte ich gerne mit euch jetzt sprechen. Ihr könnt ab sofort anrufen, Telefonnummer 0800 220 5050 oder ihr mailt domian@wdr.de. Das Böse. Das Böse kann wirklich passieren, wenn ein Mensch einem anderen Menschen etwas sehr, sehr, sehr Schlimmes antut. Eine Gewalt, eine seelische Verletzung, eine körperliche Verletzung. 0800 220 50 50. Bettina ist die erste Anruferin heute Nacht und sie ist 45 Jahre alt. Guten Morgen, Bettina. Hallo. Hallo, Bettina. Du hast dich zu dem Thema gemeldet, das Böse. Ja. Warum? Ja, weil meine Mutter mir seit 45 Jahren nur Leid antut und für mich ist sie das Böse. Sie ist ganz grausam und hat mich abgelehnt und eigentlich gar nicht haben wollen. Du hast gesagt, die Mutter tut dir, habe ich das richtig verstanden, seit 45 Jahren Böses an. Ja. Das heißt, solange du lebst. Ja. Was genau tut deine Mutter dir an? Ja, sie hat halt nach meiner Geburt schon damit angefangen, die Muttermilch an die Katzen zu verfüttern, statt sie mir zu geben. Und als mein Bruder dann 4 Jahre später geboren wurde, kriegte der natürlich die Muttermilch. Aha, der wurde und besser behandelt. Ja, er war der Prinz immer zu Hause. Mhm. Er war was ganz Besonderes. Wie? Und vor wem hast du das erfahren, dass sie die Muttermilch nicht dir gegeben hat, sondern der Katze? Das hat sie selber erzählt. Das hat sie selber dir erzählt später? Ja. Wie war dann deine Kindheit? Welche Erinnerungen hast du an deine Kindheit? Ja, ich wurde auch oft weggesperrt in dunkle Kellerräume. Für wie lange? Ja, also für mich war es als Kind eine halbe Ewigkeit. Ja. Es mögen vielleicht ein paar Minuten gewesen sein, vielleicht eine Viertelstunde, ich weiß es nicht, aber es ist halt ziemlich oft passiert. Und da warst du noch sehr klein? Da war ich noch ganz klein, ja. Kindergarten, Grundschule. Mhm. Mhm. Ja. Was hat die Mutter noch mit dir gemacht, als Kind und als Jugendliche? Ja, sie hat viel von mir verlangt, auch in der Schulzeit. Und ich musste alles das tun, was sie von mir verlangt hat. Und mit 11 habe ich dann eine starke Migräne bekommen und habe dann also wirklich nur durch Tabletteneinnahmen auch funktioniert. Mhm. Du sagst ja, sehr viel von dir verlangt. Was meinst du konkret damit? Ja, schulisch auch, ne? Mhm. Und wenn du dann die schulischen Leistungen nicht erbracht hast, so wie sie sich das vorgestellt hat, was passierte dann? Dann passierte eigentlich gar nichts. Da musste ich einfach nur noch mehr lernen. Das, ja. Hat deine Mutter dich als Kind je in den Arm genommen? Nein, noch nie. Sie hat mir auch noch nie gesagt, dass sie mich lieb hat. Das verkenne ich nicht, nein. Gab es in der Jugend, in der Kindheit körperliche Gewalt? Das gab es auch. Das hat mein Bruder aber auch erfahren. Das haben wir beide gehabt. Wie hat sie dich geschlagen? Ja, auf die nackte Haut mit einem Stock aus dem Garten. Aber das fand ich nicht so schlimm. Also dies Wegsperren und auch das Androhen, mich in ein Kinderheim zu stecken, fand ich wesentlich schlimmer. Bis zu welchem Alter hat sie dich weggesperrt? Ja, ich war Kindergartenalter, Grundschulalter. Mhm. Also war ich noch ziemlich klein, ja. Du sagtest vorhin in dunkle, irgendwo, wo es dunkel ist, hat sie dich reingesperrt. Wo genau hat sie dich hingesperrt? Ja, also an einen Keller, ich kann mich an mehrere Kellerräume erinnern. Einmal war es der Kellerraum, wo der Heizöltank stand. Mhm. Und mein Vater hat dann auch noch gesagt, ein Heizöltank könne ja auch explodieren. Und da habe ich gedacht, okay, deine Eltern wollen dich umbringen. Mhm. Das hat der Vater gesagt, um dich noch mehr einzuschüchtern. Ja, ich weiß nicht, warum er das gesagt hat, aber ich weiß, dass er es getan hat. Das heißt, der Vater war auch alles andere als freundlich und nett zu dir. Ja, er hat eigentlich nichts davon mitbekommen, was meine Mutter getan hat, weil er nur gearbeitet hat. Hat er denn deine Angst nicht irgendwie am Abend oder an den Wochenenden, wenn er denn doch mal zu Hause war, zumindest erahnen können? Nein, er hat nie mit mir gesprochen. Das hat er nicht getan. Das wollte er auch nicht. Meine Eltern sprechen heute noch nicht mit mir über Kummer und Sorgen. Wir haben es mehrfach versucht, auch mein Mann. Wenn es mir schlecht ging, ist mein Mann auch hingegangen und gesagt, Tochter geht so schlecht und was machen wir denn nur? Und ja, das geht uns nicht an, nichts an. Mhm. Deine Mutter ist ja auch früh gestorben und wie gesagt, meine Eltern versuchen immer weiter, mich auch ins Grab zu bringen. Ich hatte, als ich Kind war, in der Verwandtschaft ein Mädchen, die war ein bisschen jünger als ich. Und dieses Mädchen wurde auch immer wieder von ihrer Mutter zur Strafe in den Keller gesperrt. Mhm. Und ich weiß, dass ich das damals, als sie mir das Kind, dass das Kind mir das erzählt hat, auch ganz, ganz schlimm fand. Mhm. Weil die Vorstellung, in einem dunklen Keller zu sitzen, ist als Kind ungeheuerlich. Ja. Und dann hat sie mir damals immer anvertraut, was ich gar nicht als Kind so verstanden habe, dass man so eine große Angst haben kann. Ja. Dieses Kind damals hat immer zum lieben Gott gebetet, dass es sterben möge. Ja. Damit es nicht diese Angst mehr aushalten muss. Was hast du gedacht, als du da in dem Heizungskeller gesessen hast? Ich hatte einfach nur Angst. Aber wie ich das jetzt so höre mit diesen Gebeten, die spreche ich heute, weil ich auch sterben möchte. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bitte auch darum zu sterben, ganz ehrlich. Das sind meine Gebete, die ich im Moment spreche, weil ich einfach keine Kraft mehr habe und diese Ablehnung nicht mehr ertrage. Wie alt ist deine Mutter heute? 74. Und der Vater lebt auch noch? Ja, der lebt auch noch, der ist 75. Und die leben auch beide zusammen? Ja. Wie sieht dein Kontakt heute zu denen aus? Gar nicht mehr. Gar nicht mehr? Seit wann nicht mehr? Ja, wir sind vor 1,5 Jahren ausgezogen und wohnen jetzt in einem Haus, in einem sanierungsbedürftigen Haus mit den Kindern, obwohl wir damals das Elternhaus mit umgebaut haben und mein Vater mir gesagt hat, als mein Bruder starb, er müsse jetzt alles an Fremde vererben. Es ginge nicht anders. Der Bruder war der Prinz, wie du gerade gesagt hattest, und da rücktest du aber nicht nach. Welche Erklärung hast du, dass du als Mädchen, als Tochter dieser Familie so abgelehnt wurdest? Ich habe eine Erklärung dafür, weil mein Großvater mütterlicherseits damals seine Familie verlassen hat, weil er zwei Töchter hatte und keinen Sohn. Mhm. Das hat meine Oma mir ganz oft erzählt und das fand ich ganz, ganz schrecklich. Und da habe ich gesagt, wenn ich mal Kinder habe, es seien Töchter oder Söhne, ich will alle gleich lieb haben. Und ich hoffe, das schaffe ich jetzt auch. Und du meinst, das hat sich auf deine Mutter übertragen? Ich habe keine Ahnung. Wie war denn das früher, wenn wie viele Jahre war dein Bruder auseinander? Mein Bruder war 4 Jahre jünger. 4 Jahre jünger, okay. Weihnachten, ihr Kinder, da freuen sich Kinder darauf. Wie war Weihnachten bei euch zu Hause? Weihnachten, ja, ich hatte ja meine Omas und die waren ja immer für mich da. Also wenn ich die nicht gehabt hätte, wäre es, glaube ich, noch schlimmer gewesen. Hast du dich den Omas denn anvertraut und denen auch von deinem Leid erzählt? Die haben das, glaube ich, auch nicht wirklich mitbekommen. Und du gehst so weit, am Anfang hast du es gemacht oder gesagt, dass du es formulierst, dass deine Mutter eine wirklich böse Frau ist. Ja, für mich ist sie das. Für Fremde ist sie das nicht. Mhm. Da ist sie vielleicht charmant und freundlich und höflich und so weiter. Darum glaubt mir auch niemand und das tut auch weh. Hast du denn mal eine richtige Auseinandersetzung, als du erwachsen warst, mit ihr gehabt? Nein, kann ich mich nicht dran erinnern. Ich weiß, dass ich vor ein paar Jahren mal auch laut geworden bin und gesagt habe, okay, ich schimpfe jetzt mal, ich versuche mich mal zu wehren. Mhm. Hat aber nicht funktioniert. Wenn du so Revue passieren lässt, was war das Schlimmste, was sie dir angetan hat? Jetzt in der Kindheit oder auch als Erwachsene? Wie du willst. Ja, als Erwachsene. Sie hat halt auch oft versucht, meinen Mann und mich auseinanderzubringen mit Lügen. Sie hat auch mal behauptet, er hätte eine andere und wolle mit mir nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und als wir noch nicht ausgezogen waren, da stand einen Tag sogar die Polizei bei uns in der Wohnung. Warum? Und wir wussten gar nicht, warum. Ja, was hatten meine Eltern gesagt? Mein Mann würde mich schlagen. Ich war sowas von erschrocken, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Also mein Mann wurde da auch nie akzeptiert in dieser Familie. Er hat ja nun schon auch früh seine Mutter verloren mit 13 und hatte gehofft, eine Familie kennenzulernen, wo er akzeptiert wurde. Oje, da kam er gerade an die Richtigen. Ja. Aber du hast nie die Kraft gefunden, da mal so richtig auf den Tisch zu hauen und die wirklich ins Gebet zu nehmen. Das haben wir versucht. Selbst der Gemeindepfarrer hat versucht, mit den beiden zu sprechen. Hm. Wir wurden alle nur ausgelacht. Aber dann bleibt einem doch gar nichts anderes übrig, als wirklich, so wie du es jetzt auch getan hast, den Kontakt radikal abzubrechen. Ja, und das haben wir auch. Und ich kann es auch nicht mehr. Und den Kontakt auch nie wieder aufzunehmen. Nein, will ich auch nicht mehr. Du hast selbst Familie, sagst du? Ja. Wie viele Kinder hast du? Drei. Und wie ist deine Ehe und wie ist das Familienleben? Na, es ist natürlich jetzt schwierig, weil die Kinder ja aus ihrer Umgebung rausgerissen wurden und wir jetzt in diesem uralten Haus wohnen. Mhm. Und wir wollten auch renovieren und hatten auch angefangen und dann bin ich zusammengebrochen. Und seitdem kann ich nicht mehr viel. Das heißt, und das höre ich auch raus, wie du das so erzählst, und ich höre es auch an deiner Stimme, dass diese schlimme Vergangenheit, die deine Mutter oder deine Eltern dir angetan haben, bis heute nachwirkt und dich enorm belastet. Ganz, ganz furchtbar ist das. Und wenn du hast gerade zu mir gesagt, ich meine, das ist ja schon ein Satz, ich möchte manchmal auch sterben. Ja, das absolut, sagt ja, jeden Tag. So, das sagt ja nicht so leichtfertig eine Mutter von drei Kindern. Nein, ich will bei denen auch bleiben, aber die Kraft fehlt einfach. Ich weiß nicht, warum mir diese Kraft genommen wird. Mehr als beten kann ich ja nicht, aber ich... Hast du denn schon mal Hilfe gesucht bei einem Therapeuten? Ja, bin ich schon dabei. Aber es hilft mir nicht weiter. Du bist bei einem Therapeuten? Ja, aber in der Gruppentherapie. Das ist, wenn ich die Probleme der anderen höre, dann würde ich sagen, okay, das, was du erlebt hast, ist viel, viel schlimmer. Ich glaube, ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Ich glaube, wir können uns nur eine Ahnung davon machen, was du da durchgemacht hast an Psychoterror. Deswegen möchte ich, dass du jetzt mit meinem Psychologen weiter ausgiebig redest. Ja. Ich glaube, dass eine Einzeltherapie für dich das Richtige wäre. Und ich weiß, aber das zahlt die Krankenkasse ja nicht. Gut, das werden wir jetzt mal rauskriegen und dich genau beraten, liebe Bettina. Ja. Danke für dein Vertrauen, dass du angerufen hast. Ja, ich bedanke mich auch. Ich bitte dich aufzulegen und du wirst von Henning, meinem Psychologen, heute Nacht zurückgerufen. Und gleich. Wie lange wird das dauern? Sehr schnell, in einigen Minuten. Ist gut. Ja, alles Gute von Herzen, viel Kraft. Danke schön. Tschüss, ciao. Ja, tschüss. So, meine Lieben, das Thema heißt das Böse. Wir haben es gerade schon gehört, das Böse kann einem begegnen durch einen Menschen. Ein Mensch, der einem sehr viel Schlimmes angetan hat. Ein böser Mensch. Kennt ihr böse Menschen? Hat ein böser Mensch eurem Leben schon sehr zugesetzt? Das ist die eine Seite. Und das andere ist das Böse als das Übernatürliche. Glaubt ihr daran? Glaubt ihr, dass es böse Kräfte gibt, böse Geister gibt, im weitesten Sinne den Teufel gibt, Satan gibt? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Andrea, 31, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Andrea. Auch zum Thema das Böse. Ja. Dann erzähl mal. Es mir begegnet in Form eines Menschen. Also ich denke, für die Gesellschaft ist mir ein böser Mensch begegnet. Ja. Ich liebe einen verurteilten Mörder. Du liebst einen verurteilten Mörder. Ja. Ist dieser verurteilte Mörder, hat er seine Strafe schon abgesessen? Noch nicht ganz. Ist das ein Deutscher? Ja. Also in Deutschland? Ja. Ja. Erzähl mal, wie bist du an diesen Menschen gekommen? Ja, mehr oder weniger war das eigentlich auch ein bisschen Neugier. Und irgendwann bin ich im Internet auf eine Kontaktanzeige gestoßen oder auf ein Portal, in dem Kontaktanzeigen von Inhaftierten veröffentlicht werden. Ja. Und ja, und auch da habe ich seine Anzeige gelesen und habe die immer wieder gelesen und immer wieder gelesen, aber lange nicht geschrieben. Und irgendwann nach 3 Monaten habe ich mir gedacht, ja, wenn du nicht wachst, dann gewinnst du auch nicht. Mhm. Dann befriedigst du auch deine Neugier nicht. Und ja, dann habe ich auf diese Kontaktanzeige geantwortet. Und so haben wir uns kennengelernt. Wie lange liegt das zurück? Ein gutes Jahr. Und da war er schon längere Zeit inhaftiert? Da war er schon 12 Jahre inhaftiert. Da war er schon 12 Jahre inhaftiert. Was genau hat er gemacht? Also er war ziemlich jung, mit 21 ist er irgendwann, mit 23 ist er dann irgendwann mal von der Party nach Hause gegangen, war ziemlich angetrunken, hat dann da 2 Typen getroffen, denen er sich mit angeschlossen hat, und die sind dann einem Menschen über den Weg gelaufen, mit dem sie sich gestritten haben. Aus diesem Streit wurde eine Schlägerei und das Opfer verstarb dann 3 Tage später an seinen Verletzungen. Und dein Freund war der maßgebliche Täter? Ja, war der überwiegend die große Rolle da in der Sache gespielt hat, ja. Weswegen haben die diesen Mann angemacht und den Streit gesucht? Also er war damals noch in der rechten Szene ziemlich zugange und und das war halt ein Farbiger, dem sie da noch über den Weg gelaufen sind. Wie alkoholisiert war dein Freund? Ja, mit 2,6 Promille haben sie ihn angetroffen. Mhm. Dennoch hat er 12 Jahre bekommen? 15 Jahre. Ja. Da saß er 12, das war echt ja. Ja, ja. Das ist dann die Höchststrafe, ne, oder? Ja. Ja. Das Weil man ihm dann in dem Prozess damals eben Heimtücke unterstellt hat. Also das ist, und darum war es eben auch Mord und keine Körperverletzung mit Todesfolge. Wahrscheinlich aufgrund seiner politischen Gesinnung. Ja. Mhm. Ja. Jetzt kriegen wir alle erstmal das Gruseln, wenn man sich vorstellt, der ist ein Neonazi, der überfällt einen Farbigen zusammen mit 2 Kumpels und die schlagen diesen Mann tot. Ja. Was hast du denn da empfunden, als du das zum ersten Mal gehört hast? Also man setzt sich ja schon damit auseinander, aber eigentlich konnte ich das gar nicht fassen, weil als ich ihn kennengelernt habe und ihn das erste Mal gesehen habe, wenn mir das so jemand erzählt hätte, dann hätte ich gesagt, das nie im Leben, das kriegt er nicht hin. Also man denkt ja immer, ne, wenn man so jemanden hört, gut, aber die das Phänomen, was gemacht haben, das sieht man denen an oder so. Aber ja, aber das Phänomen kennen wir ja, dass bisweilen ganz brutale Menschen auch noch ein anderes Ich haben und sehr charmant und sehr freundlich sein können. Selbst Hitler hatte charmante Züge und konnte freundlich mit den Leuten umgehen. Ja, aber dennoch meine Frage, als du die Tat gehört hast, hat er dir diese Tat geschrieben oder habt ihr euch getroffen im Knast? Nein, davon habe ich sofort im ersten Brief erfahren. So, nochmal die Frage, was hast du da im ersten Moment, als wir es gerade hier gehört haben, was hast du empfunden? Im ersten Moment habe ich gedacht, ach du Scheiße. Das klingt ja noch ein bisschen verharmlosend. Ja, aber mehr war das auch nicht. Also es war kein Schock. Geschockt war ich überhaupt nicht. Weil ich wusste ja, irgendwas steckt ja dahinter. Ich wusste ja, das ist ja eine Anzeige von jemandem, der inhaftiert ist. Meine Angst war eher, dass ich da jemanden kontaktiert habe, der pädophil ist oder ein Sexualstraftäter ist. Weil da hätte ich Angst, um Gottes Willen. Man verrät ja auch in seinem ersten Brief ein bisschen was über seine Persönlichkeit. Wenigstens so die Eckdaten, man gibt die Adresse raus und so. Das war eher meine Angst. Findest du das? Also ich will nicht sagen, dass ich erleichtert war. Findest du das weniger schlimm, was er gemacht hat, als denn, was ein Sexualstraftäter tut? Also jemandem ein Leben auszulöschen, das ist genauso schlimm wie eine Sexualstraftat oder Kindern was anzutun. Aber es hat dich auf jeden Fall nicht... Es gibt keinen Maßstab. Das ist Es hat dich aber auf jeden Fall nicht so schockiert, dass du dann gesagt hast, mit dem will ich nichts weiter zu tun haben. Nein. Warum hast du dich weiter auf ihn eingelassen? Das ist eine gute Frage, keine Ahnung. Das war einfach, wenn man sich viele Briefe schreibt, erstens war dies die Neugier. Das war natürlich auch was Aufregendes, was Außergewöhnliches, war ja jetzt nicht so jemand 0815, den ich dort schreibe. Und irgendwann, wo wir uns getroffen haben, dann merkt man irgendwie, sind wir da schon auf einer Wellenlänge. So. Wie oft hast du aber ihn jetzt... Aber es dreht sich ja nicht alles um die Tat, wie oft hast wenn du wir uns sehen. Ja, ist mir schon klar. Ja. Wenn ihr euch jetzt, du besuchst ihn dann im Knast, bei einer Besucherstunde, Sprechstunde, wie oft hast du ihn jetzt schon persönlich getroffen und mit ihm persönlich geredet? Also insgesamt hatten wir 25 Treffen. Mhm. Wie sieht das aus, dieses Treffen? Bist du mit ihm allein in einem Zimmer? Am Anfang war das noch nicht so. Es gibt immer so bestimmte verschiedene Stufen in manchen JVAs, Besuchsstufen. Mhm. Aber am Anfang war das natürlich in einem Gemeinschaftsraum mit anderen und vielen Kameras. Mhm. Irgendwann, wenn man dort bekannt ist oder wenn man eben sagt, ja, wir sind halt miteinander befreundet oder wie auch immer, kann man auch eine andere Besuchsstufe beantragen. Und ja. Und in der letzten Zeit ist er ja relativ regelmäßig einmal im Monat auch draußen. Ach so, das geht für auch. Ein paar Stunden, ja. Und dann kommt er zu dir? Ja, na, es ist ja immer, nee, wir fahren dann zu seinen Eltern, das ist immer so in Begleitung eines Beamten noch. Gut, so, jetzt wissen wir die Hintergründe, wir wissen die Tat, wir wissen, wie ihr beide zueinander gekommen seid. Wir wissen aber noch nicht, was er über seine Vergangenheit und seine Tat denkt. Ja. Weißt du, weißt es. So, das ist, ja, also das ist so... Also in größeren Fehlern in seinem Leben hätte er nicht machen können. Also er hängt auch diesen verlorenen 13 Jahren jetzt nach. Aber es ist nicht so, dass ich da einen depressiven Mann vorfinde oder so, dass er sagt, ja, er hätte keinen Sinn, er sieht keinen Sinn mehr im Leben oder so. Ja. Ist er immer noch Nazi oder Neonazi? Nein. Schon. Glaubst du es ihm? Das war der auch damals eigentlich nicht richtig, aber... Naja, also... Also nicht deswegen, so im Sinne von, dass er aktiv in der Szene oder so war, so meine ich das. Nein, aber dann, wenn er das noch jetzt, heute noch wäre, dann wäre ich auch nicht mit ihm zusammen. Mhm. Hat er das mal so formuliert, dass er diese Tat zutiefst bereut? Ja. Im Sinne, hat er dieses Wort bereuen auch gebraucht? Ja. Und du glaubst ihm das? Ich glaube ihm das, ja. Mhm. Nun sagen in der Tat, du hast es gerade am Anfang sehr gut gesagt, viele Leute, dass ein solcher Mensch verkörpert das Böse und ich liebe jetzt einen solchen Menschen. Ja. Was glaubst du, was mit all diesen schlechten Charaktereigenschaften, die er mal hatte, was jetzt mit diesen Charaktereigenschaften ist? Hat er die komplett überwunden oder verdrängt er die nur perfekt? Nein, ich glaube nicht, dass er das verdrängt, aber ich denke, dass er mittlerweile einen anderen Weg gefunden hat, damit umzugehen, mit Wut, Verzweiflung und wenn halt irgendwas nicht so richtig läuft, wie er sich das denkt, dass er heute andere Wege hat, damit umzugehen. Mhm. Dass er heute auch viel gelassener ist, als er das damals war. Also das weiß ich ja nicht von früher, aber auf jeden Fall habe ich Kontakt mit seiner Familie, sehr guten Kontakt und... Mhm. Du hast gerade am Anfang was Interessantes so im Nebensatz gesagt, als ich dich gefragt habe, warum bist du an diesen Mann rangegangen? Mhm. Da hast du gesagt, es war vielleicht auch ein bisschen so dieser Thrill, mit jemandem etwas zu tun zu haben, der so etwas gemacht hat. Ja, also ich habe nicht konkreten Mörder gesucht, ja, aber ich habe nie Berührungsängste mit Menschen gehabt, die jetzt zum Beispiel inhaftiert wären, also in meiner Vorstellung. Also ich habe nie Kontakte zu jemandem gehabt, der inhaftiert war. Wenn du ihm gegenüber sitzt, wenn ihr euch unterhaltet, über was auch immer, kannst du vollständig vergessen, dass diese Hände, wahrscheinlich waren es die Hände oder was auch immer, dass dieser Mann einen Menschen ermordet hat? Ja. Ich frage dich so intensiv, weil ich bin da, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da für mich zwiegespalten. Objektiv habe ich die Meinung, und das muss ja auch so sein, dass jeder Mensch ein Recht auf einen Neuanfang hat in Deutschland. Mhm. Auch wenn er seine Tat, vor allen Dingen, wenn er seine Tat bereut und wenn er seine Strafe abgesessen hat. Ja. Das ist gut, dass wir in einem solchen Land leben, wo das so möglich ist. Aber dann gibt es noch die andere Ebene. Ich glaube, dass ich mich persönlich sehr schwer tun würde, zumindest in ein Liebesverhältnis mit jemandem zu kommen, der schon mal jemanden umgebracht hat. Ich will dich gar nicht jetzt irgendwie, ich will dir kein schlechtes Gewissen einreden oder dich kritisieren. Auf keinen Fall. Nein, das kannst du auch nicht. Nein, das steht mir auch gar nicht zu. Ich erkläre es nur mal so, daher meine Nachfragen auch. Ja. Ich glaube, ich hätte es immer irgendwie vor Augen. Vielleicht ist es auch ungerecht, aber ich hätte es, Mord ist etwas so Ungeheuerliches. Mhm. Aber da ist jeder Mensch anders. Und objektiv gesehen, wie gesagt, ist es in Ordnung. Wie sind die Pläne? Aber vielleicht, wir haben alle schon mal Menschen im Leben getroffen, die wir kennengelernt haben und gedacht haben, mein Gott, wahnsinnig sympathisch und ganz toll. Und viel, viel später hat man von den Personen Sachen erfahren, wo man hinterher gedacht hat, ja, absolut. Und muss ja nicht mal eine Straftat sein. Irgend kann ja auch irgendwas Banales sein, wo man sagt, oh nee, das geht ja gar nicht. Also damit könnte ich überhaupt nicht leben. Aber wo man dann sagt, aber deswegen, das macht mit einem Mal die Person ja nicht unsympathischer oder man wirft diese Person nicht aus seinem Leben. Wie sind deine Pläne? Ja, gut, oder ich bin damit. Was sind eure Pläne, wenn er rauskommt? Ja, dann wollen wir erstmal ins Leben starten, weil wir haben einiges nachzuholen. Also vor allem er. Mhm. wir wollen zusammenziehen, klar, also dieses ganze, ganz normale Pärchenleben. Und darauf bin ich gespannt, ob das so homogen ist, so wie das jetzt ist. Natürlich, das ist eine ganz andere Realität, als sich mal den Knast zu besuchen oder Briefe zu schreiben. Dann ist man gefordert. Ja. Du hast gerade die Familie, die letzte Frage noch an dich, du hast gerade die Familie angesprochen von ihm. Wie steht die denn zu ihm und seiner Tat? Also was sie so hundertprozentig über die Tat denken, das weiß ich nicht. Ich denke, wenn ich das Gespräch immer so versuche aufzubauen, dann tut denen das schon sehr weh. Mhm. Aber sie halten alle den Kontakt zu ihm und was ja letztendlich auch wiederum gut ist, weil wenn alle den Kontakt abbrechen, ist ein Mensch, der so ein Fehlverhalten hingelegt hat in seinem Leben, ist komplett verloren, wenn alle den Kontakt abbrechen. Ja. Dann gibt es keinen Neuanfang mehr. Lieber Andrea, das war interessant, mit dir zu sprechen. Okay. Ich hoffe, es geht alles gut und ich hoffe, es wird alles gut für dich und deinen Freund und wünsche alles, viel Glück. Dir viel Glück. Ja. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, meine Lieben, wir reden über das Böse. Wir reden über böse Menschen, das haben wir ja gerade schon zweimal gehört, aber ich möchte ganz gerne mit euch auch über das Böse an sich reden. Glaubt ihr an das Böse als Phänomen? Als vielleicht das Gegenpol zu Gott, gibt es den Teufel, gibt es Satan, hat Satan Macht? Hattet ihr vielleicht schon mal irgendeinen übernatürlichen Kontakt mit einem Geist oder wie immer man das auch nennen mag, von dem ihr dann dachtet, das kann nur irgendwas Böses sein, wie immer man das auch nennen mag? Hier ist es jedenfalls grundgruselig. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. André, 31, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo André. Sprechen wir über einen bösen Menschen? Richtig, ganz genau. Mhm. Ja, erst einmal wollte ich einmal sagen, ich finde es schön, mal mit dir zu reden. Also ich schaue deine Sendung schon regelmäßig seit so vielen Jahren. Ja, vielen Dank. Und als ich jetzt gerade dieses Thema gehört habe, da kommt jetzt eine Sache in mir hoch, die ist im Jahr 2005 passiert. Mhm. Die ich eigentlich seitdem total verdrängt habe. Und also, ich bin gerade innerlich völlig aufgeregt. Ich bin total nervös, schweißnasse Finger, wenn ich daran denke. Also es kommt gerade so viel mehr hoch, ja. Also es geht darum, ich bin im Jahr 2005, bin ich nur ganz knapp einem Anschlag quasi von einem Satanisten entgangen. Also, ein Anschlag von einem Satanisten? Ja, also erst einmal die Vorgeschichte. Dieser Mensch, Roman, war mein Nachbar. Ja, ich habe zu der Zeit in Berlin gelebt und also wir lebten Tür an Tür im Nachbarhaus. Mhm. Und als ich eingezogen bin in dieses Haus neu, haben wir uns recht schnell angefreundet. Er war ein paar Jahre älter, aber wir haben uns sehr gut verstanden. Waren ruckzuck echt gute Kumpels, haben oft zusammen irgendwie gechillt, wie man so schön sagt. Und er war ein völlig normaler Typ. Also von der Optik nicht, wie man sich jetzt so einen Satanisten vorstellt. Mhm. Schwarze Kluft und Graf Dracula, totaler Schwachsinn. Also ein ganz normaler Mensch. Anständig gekleidet, gepflegt, auch von der Art. Nett und aufgeschlossen, hilfsbereit. Mhm. Also Wahnsinn. Ja. Das Einzige, was wirklich ein krasses Merkmal war, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, das hättest du doch so ernst nehmen müssen. Er hatte auf dem Rücken ganz groß über den gesamten Rücken tätowiert, so ein umgedrehtes Kreuz mit Verzierungen, Insignien und irgendwelchen lateinischen Schriften. Ich kann mich nicht mehr an diesen genauen Wortlaut erinnern. Ja. Wann und wie hat er sich denn dir, oder hat er sich dir auch offenbart, dass er wirklich einer satanistischen Glaubensrichtung angehört? Ja, er hat von Anfang an gesagt, ich glaube an Satan und lala und so und völlig ernst, aber man hat das einfach abgetan. Wäre ich ja zunächst auch etwas irritiert oder auch etwas schockiert, wenn mir das jemand sagt. Wie hast du darauf reagiert und wie bist du auf ihn eingegangen, als er das gesagt hat? Ich sag mal so, ich hab's einfach nicht für voll genommen. Ich habe gedacht, er spinnt jetzt hier rum. Das ist so Blödsinn. Ich hab's wirklich nicht für voll genommen, Domian. Aber fragt man da nicht nach, wie ist denn das? Gehörst du einer geheimen Sekte an? Trefft ihr euch? Natürlich, wir haben uns ja darüber unterhalten. Und? Also von Sekten hat er gesagt nichts und so, nur er hat gesagt, er macht regelmäßig Rituale hier mit Gläserrücken und solche Dinger. Und ach, das kannte man ja schon aus Jugendtagen. Da habe ich das mal mitbekommen im Freundeskreis. Also man sagt solche Spinnereien irgendwie. Hat er denn dann versucht, dich da mit reinzuziehen in diese Ideologie? Nee, nicht mal, überhaupt nicht. Also er hat mich da außen vor gelassen. Ne? Er hat das mal erwähnt so am Anfang, halt, wie gesagt, und hat mir das erzählt, aber er hat mich da nicht permanent damit belästigt, das war's ja. Wir haben uns getroffen, wir waren zusammen, wir haben mal ein Bierchen getrunken, wir waren zusammen Fußball spielen oder sonst was, wir haben Musik gemacht, ein bisschen zusammen. Aber dann kam, wie du gerade erzählt hast, es gab einen Anschlag eines Satanisten, was hat er denn gemacht? Okay. Genau, zu der Sache folgendermaßen. Es war ein schöner Sommerabend irgendwie. Wir hatten vorher draußen im Park alle ein paar Bier getrunken, wir waren zu dritt. Also ich, noch mein Kumpel Walter, der zu der Zeit bei mir gewohnt und halt Roman. Und er, wie lange kanntest du ihn da schon? Ich kannte ihn zu der Zeit ungefähr 4 Monate. Okay. Ich muss dazu sagen, erwähne ich später noch, also er hat mir ein paar Wochen vor dieser Sache, die jetzt gleich kommt, hat er mir so einen süßen kleinen Hund geschenkt. Ne? Ein lebendigen? Ja, lebendigen Hund. Das war so ein kleiner Malteser-Mix und der wurde schlecht behandelt von seinem Vorbesitzer und war ziemlich halb verhungert und den hat er mir geschenkt. Und weil er wusste, ich habe ein Herz für Tiere, ich habe dieses Tier dann aufgenommen und dadurch hatte er bei mir so einen Stein im Brett. Ne? Also ich habe diesen kleinen Hund geliebt. Okay. Ich habe den auch danach noch viele Jahre gehabt. Und jetzt kommen wir zu dem Sommerabend. Genau. Es war an diesem Abend, wir sind danach, nach dem Tag, alle zu ihm in die Wohnung und saßen dann dort zu dritt. Und da hat er so ein kleines Päckchen gehabt mit sogenannten Zauberpilzen. Er hat er da irgendwie aus Holland bestellt oder so. Die beiden haben sich das da reingepfiffen. Ich wollte das nicht. Ich habe nur gemütlich ein Bier getrunken. Wir saßen. Also der Abend verlief so ganz normal, wie man halt mit Freunden sitzt in der Wohnung und so weiter. Und einmal, ich habe so gemerkt, mit ihm stimmt irgendwas nicht. Sein Gesichtsausdruck in den Augen wurde anders. Er wurde aggressiv. Also ich muss sagen, dass er mit diesem Freund Walter, die hatten so leichte Streitigkeiten, da ging es um eine Frau. Und ich habe das dann so abgetan, das ist jetzt so ein bisschen hier das Macho-Gehabe oder... Gut, und die hatten ja nur immerhin die Zauberpilze genommen und da verändert man das Verhalten ja auch. Ja, wahrscheinlich. Wie ging es weiter? Ja, mit einem Mal stand Roman auf und ohne jegliche Vorwarnung ist er auf Walter zu, der auf der Couch saß, und hat 5, 6, 7 Mal mit voller Kraft mit der Faust ihm ins Gesicht geschlagen. Walter lief das Blut, das ganze Gesicht runter, die Nase war gebrochen, er hat geschrien, hör auf, lass mich in Ruhe. Ich bin dazwischen gegangen, habe gesagt, hör auf und so weiter. Roman ist zur Tür raus. Ich dachte, okay, damit hat sich jetzt, er beruhigt sich, er geht in die Küche oder sonst was. Ich habe nur klick, klick, klick gehört, wie jemand eine Tür abschließt. Da kam er rein ins Zimmer, hatte irgendwas unterm T-Shirt. Also er kam wieder zurück ins Zimmer, in dem du warst. Roman, also der Satanist, kam zurück, muss man mal zu erklären. Genau, es war eine kleine anderthalb Zimmerwohnung, er ist kurz raus in die Küche, kam wieder zurück, hatte irgendwas unterm T-Shirt. Ich wusste es nicht zu deuten. Ja. Hatte die Tür zuvor abgeschlossen, wie ich gehört habe, ist ans Fenster, hat die Rollern zugezogen, hat mit einem Mal mit ca. 20 cm lange Machete aus seinem Hosenbund gezogen, hat sein T-Shirt ausgezogen, stolz sein Kreuz da präsentiert und gesagt, hier kommt heute keiner mehr lebend raus. Du lieber Gott. Und guckte uns an mit einem Blick. Dein Freund saß da, war schwer verletzt. Die Nase gebrochen, das hat man deutlich gesehen. Und du warst der Einzige, der ganz bei klarem Verstand war, weil du nichts zu dir genommen hast. Nicht bei klarem Verstand. Ich hatte bestimmt schon 4 oder 5 Bier getrunken, also so ganz bei klarem Verstand ist man dann auch nicht. Aber ich war mit einem Mal schlagartig. Genau, das glaube ich. Genau. Und du hast keine Pilze genommen. Was dann? Dann gerät man doch in absolute Todesangst. Was macht man dann? Was hast du gemacht? Genau, er ging auch weiter zu. hat ausgeholt mit der Machete und die mir echt beächtliche Schnittwunde am Arm zugezogen. Ja, weiter ist weg, hat gesagt, hat gejammert, hör auf, lass mich doch in Ruhe, lass mich in Ruhe, und so weiter. Ich saß auf der Couch, er hat gesagt, setz dich dahin. Du wart ja zwei Männer, konntet ihr gegen den nicht ankommen? Nee, er hatte diese Machete. Ja, na gut, trotzdem, ja. Moment, man rechnet ja damit nicht. Wenn jemand das plötzlich, dieses Messer aus der, da ist man erstmal wie angewurzelt. Mhm. Okay, wie ging es weiter? Was passiert. Ja, wie ging es weiter? Er hat gesagt, ich soll mich auf die Couch setzen gegenüber. Mhm. Das habe ich getan. Mhm. Ohne irgendwie jetzt erstmal mit der Wimper zu zucken, habe ich mich hingesetzt und erstmal geguckt, was will er jetzt überhaupt? Da hat er mich angeguckt und hat gesagt, ich mache ihn jetzt klar. Dann hilfst du mir, ihn wegzuschaffen und danach bist du dran. Ja, in dem Moment, das war mein Glück, was mir vielleicht echt das Leben gerettet hat. Eine ganz banale Sache. Ich habe gesagt, Roman, darf ich noch ein Bier trinken? Weil ich hatte so eine Angst. Ich war im Schwitzen, ich hatte einen Kasten Bier vor mir. Ich weiß nicht warum, ich wollte jetzt einfach ein Bier trinken. Mhm. Ich habe diese Bierflasche genommen, habe die angesetzt, habe getrunken. Der Walter hat gejammert und er stand mit der Machete vor ihm. Ja, und ich weiß nicht. Das ist so spannend. Was war denn? Was hast du gemacht? In diesem Moment, es ist wirklich der Film, wie man sich vorstellt, ja. Dass dein gesamtes Leben vor dir abläuft. Ich habe einmal Mut zusammengenommen, den ich hatte, bin hingegangen. In dem Moment, als er sich umgedreht hat, habe ich ihm die Bierflasche über den Schädel gezogen und ist gleich weiter aufgesprungen. Wir sind beide auf ihn drauf. Ich konnte ihm gerade noch den Schlüssel aus der Tasche ziehen, bin dann zur Tür gerannt, habe die Tür aufgesprungen. Ja, aber er hat mir, während ich weggerannte und ihm den Schlüssel aus der Tasche gezogen hat, hat er mit einem seitlichen Hieb mich am Arm getroffen, zweimal mit der Machete. Ich habe zwei mehrere Zentimeter lange Narben bis heute am Unterarm und mein Daumen der rechten Hand war halb abgetrennt. Das ist wirklich das nur noch halb runter. Das ist ja eine Horrorstory. Dann seid ihr irgendwann raus und habt die Polizei geholt. Erst einmal hat das Blut gespritzt aus dieser Wunde am Daumen. Mhm. Ich habe mein T-Shirt ausgezogen, drum gewickelt. Ich wusste gar nicht, was passiert. Hab irgendwie die Tür aufgekriegt, bin die Treppen runtergetorkelt und bin irgendwo draußen vor der Tür zusammengebrochen. Okay, ich weiß nur noch, dass eine Frau ankam, die irgendwie gesagt hat, was ist los? Okay, das war die Geschichte. Jetzt machen wir es mal ein bisschen kompakter. Du hast diesen Mann angezeigt. Ihr habt diesen Mann angezeigt? Ja, wir wurden erst einmal alle angezeigt. Also er hat die Geschichte völlig verdreht. Er hat bei der Polizei dann gesagt, bei der polizeilichen Vernehmung, wir hätten ihn in seiner Wohnung irgendwie überfallen. Ja. Dadurch wurden wir alle drei erstmal angezeigt wegen gefährlicher Körperverletzung. Aber letztendlich, was ist rumgekommen? Also gegen mich und meinen Kumpel wurde es eingestellt, weil unsere Sachen stimmig waren und weil auch die Leute in der Nachbarschaft ihm sowas eher zugetraut hätten und außerdem hatte er... Wir machen es nicht so ausführlich. André, nicht so ausführlich. Was ist letztendlich dabei rumgekommen? Was er da für eine Strafe bekommen hat, weiß ich nicht. Ach, das hast du gar nicht. Dazu sagen. Da habe ich bis heute nicht von gehört. Ich bin auch aus Berlin weggezogen, also... Aber das ist ja komisch. Du müsstest doch vor Gericht aussagen. Ich finde, das war doch ein gravierender Vorgang. Ja, ich habe 3 Jahre später kam zu mir irgendwie, da sollte ich was aussagen vor Gericht, 2008. Da habe ich die Aussage verweigert. Warum? Also nach so einer Sache, nach 3 Jahren, wo man das irgendwie, ich wollte das nicht mehr, ne? Also, das ist eine heftige Geschichte. Das ist eine Geschichte wirklich wie aus einem Horror-Thriller. Ich danke dir. Ja, ich war ganz ehrlich, verfolgt mich ein bisschen bis heute. Also. Das glaube ich. Ich danke dir, dass du sie uns hier auf dem Sender erzählt hast und ich möchte, dass wir dich jetzt gleich nochmal anrufen. Und dann können wir im Hintergrund noch mal ein bisschen mit dir reden und vielleicht können wir dir ein bisschen helfen. Okay? Okay, machen wir so. André, alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Ciao. 1.38 Uhr haben wir. Hier ist Theresa. Theresa ist 30. Guten Morgen, Theresa. Ja, guten Morgen, hallo. Morgen, Theresa. Das Böse, das Böse. Das Böse, ja. Ja, also bei mir ist es so, dass ich eine Zeit lang das Böse war. In den Augen meiner Oma und die dann versucht hat, an mir so Teufelsaustreibungen zu machen. Also die Oma war der Auffassung, du bist vom Teufel besessen. Genau, ja. Also sie hat immer wieder gesagt, also ich sehe ihn auf deiner Zunge sitzen, ich sehe ihn, wenn du sprichst. Wie alt warst du da? Also es hat angefangen ab meinem 10. Lebensjahr. Du lieber Gott, wenn dann die Oma sagt, ich sehe den Satan auf deiner Zunge sitzen, das ist ja, gibt es noch einen schlimmeren Horror für ein Kind? Wie war denn das für dich? Also das war für mich ganz, ganz schlimm. Vor allem ist meine Oma sehr katholisch und die Familie meiner Mutter sehr katholisch. Im Gegensatz zu der Familie meines Vaters. Und nach der Scheidung sind wir zu diesen Großeltern halt, den Eltern meiner Mutter gezogen. Und dort hat dann dieser Horror tatsächlich begonnen. Ja. Ja, wie ging es dann weiter? Sie hat das, den Teufel in und an dir gesehen. Sie hat den Teufel hauptsächlich an mir gesehen und sie hat schon immer gesagt, dieses Kind ist anders, weil ich meinen Vater sehr ähnlich gesehen habe. Und sie verachtet meinen Vater, weil der ist überhaupt das Böse pur. Aber wie haben denn deine Eltern darauf reagiert, wenn die Oma so etwas über das Enkelkind? Ja, meine Mutter, also der Kontakt mit meinem Vater und dessen Familie ist abgebrochen. Und meine Mutter, die ist halt auch immer unter dem Scheffel meiner Oma gestanden. Meine Oma ist eine sehr dominante Frau. Und eigentlich, sie war so das Familienoberhaupt und alles ist quasi von ihr dirigiert und gelenkt worden. Ne? Was ist denn dann geschehen? Was hat man oder was hat sie mit dir gemacht? Also, sie hat permanent einmal immer auch vor meiner Mutter gestichelt und so weiter, dass das mit diesem Kind etwas passieren muss, ja. Und dann, wenn meine Mutter arbeiten war oder nicht da war, dann ist sie halt mit ihren Bibelfreunden oder mit ihrem Bibelkreis Freundinnen vielmehr gekommen und hat meinen Opa dazu angestiftet, dass er mich aus dem Bett fesselt und ab und zu auch aus dem Sessel, aber hauptsächlich war es eben aus dem Bett. Und dann haben sie einfach diverse Bibeltexte runtergebetet, mich mit Weihwasser bespritzt und diverse Rosenkränze und so Zeug einfach auf meinen Körper gelegt. Und ich habe dann Panikattacken bekommen. Und hast du geweint, geschrien? Ja, ich habe geschrien, ich habe geweint, ich habe mir gedacht, ja, das ist alles nicht wahr, ich will aufwachen aus diesem Albtraum und habe dann natürlich irre laut geschrien, dass ich einfach los will, dass ich hier weg will und das war für sie dann aber noch eine Bestätigung. Natürlich, ja genau. Ja, dass der Teufel quasi aber wenn man so klein, so jung noch ist und man wird mit so etwas konfrontiert, glaubt man dann vielleicht selbst schon, ich bin vom Teufel? Ja, natürlich. Hattest du Angst vor dir selbst? Ja, hatte ich auch, ja. Also das hat sich dann so abgezeichnet in Träumen und so, wo ich dann wirklich klar gedacht habe, so, da ist es jetzt. Also ich konnte nicht unter mein Bett schauen, ich konnte nicht in den Spiegel schauen. Mhm. Ich habe mir dann eingebildet, ich war sehr gläubig als Kind, ja. Und ich habe dann einfach sehr früh schon zu hadern begonnen mit mir und mit Gott. Und wie oft hat denn die Oma und der Opa und die anderen frommen Leute solche Aktionen mit dir gemacht, wie mit dem Bett, was du gerade geschildert hast? Ja, also das ist gegangen, bis ich 15 Jahre alt war. Und das waren dann halt immer, manche Wochen waren total intensiv. Und dann war es wieder weniger. Ja. Also solche Sessions kamen oft, sehr oft vor? Ja. Dass sie dich auch am Bett festgebunden haben? Ja. Und dann Bibelsprüche gesagt und so weiter und immer wieder dasselbe. Genau, ja. Wurde da auch ein Geistlicher hinzugezogen? Ja, ein einziges Mal, ja. Wer war das genau? Also kein Namen jetzt. Wer war sein? Ja, das war halt der Dorfpfarrer. Und es war so, dass wir sehr viele wechselnde Pfarrer dort hatten, weil das eine kleine Gemeinde war. Oh. Und der war auch aus einem Land, wo, glaube ich, das noch völlig normal ist, dass das passiert, ja, solche Dinge. Das heißt, der hat das ernst genommen und der hat mitgemacht. Mhm. Ja, genau. Darf ich fragen, aus welchem Land die kamen? Ja, also diese ganzen Leute haben slawische Wurzeln gehabt, ja. Mhm. Heißt das, dass die dann diese Bibelsprüche auch in einer fremden Sprache vor? Genau, ja. Ach so, also gar nicht mehr auf Deutsch. Ja, nicht so wirklich, ja. Also das ist, glaube ich, nur ein oder zweimal haben sie es auf Deutsch versucht, aber sonst war das immer eben in einer slawischen Sprache. Konntest du diese Bibelsprüche verstehen? Nein, am Anfang nicht, ja. Hast du deiner Mutter von diesen Aktionen erzählt? Mhm. Ja, also meine Mutter hat das am Anfang nicht geglaubt und später dann, als sie das gesehen hat es geduldet, aber sie hatte halt einfach immer Angst, dass sie unser Zuhause verlieren. Also ich habe ja auch noch Geschwister und nach der Scheidung war meine Mutter sowieso quasi die Schande der Familie. Und war deine Mutter auch mal dabei bei so einem Nein. Weil meine Oma doch immer gesagt, du bist viel zu schwach, geh weg. Wie kam es, dass sie dann mit, als du 14, 15 warst, von dir abgelassen haben? Weil ich mich dann begonnen habe zu wehren. Also ich dachte dann ganz einfach, ja okay, wenn ich dann eh schon böse bin, dann ist mir eh schon alles egal. Und dann habe ich wirklich begonnen, gegen meine Familie zu schießen. Mhm. Also wenn die mich wieder geschlagen haben oder sowas, habe ich einfach zurückgehaut, ja. Hast du Hilfe von außen gesucht auch? Ja, habe ich. Ich war bei so einem mobilen Beratungsdienst für Jugendliche. Die haben dann ab und zu nachgesehen, aber so, wenn dann jemand da war, hat natürlich alles gepasst, ja. Ich durfte ja sehr lange kein eigenes Zimmer oder sowas haben, ja. Und ich wurde eigentlich geduldet so wie ein Hund, ja. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Du bist ja heute erst 30. Das ist ja noch gar nicht so sehr lange her. Und das ist in Deutschland passiert. In Österreich. In Österreich passiert, das ist ja auch egal. Und niemand hat es richtig mitbekommen. Du musst doch ein so verängstigtes Kind gewesen sein, dass deine Lehrer müssen das doch mit registriert haben. Ja, das war halt so, dass, wie soll ich das sagen, diese Familie hat auch einen, also es ist eine kleinere Gemeinde, ja. Mhm. Und diese Familie hat eigentlich nach außen hin einen sehr guten sozialen Status, ja. Also ich habe mich da schon versucht, auch Vertrauenslehrern anzuvertrauen. Und die haben halt gemeint, ja, dieses Kind spinnt sich was zusammen. Ach so, das heißt, ja. Na toll, dann traut man als Kind, sich jemandem anzuvertrauen und dann glaubt, wird einem nicht geglaubt. Ja, und dann hat sich das so einfach, also ich meine, dass ich mich begonnen habe zu wehren gegen das alles, das ist so ab meinem 13. Lebensjahr ist das passiert. Und dann wurde ich natürlich frech und habe rebelliert. Und dann hatte ich sowieso schon mal meinen Ruf weg. Ja, aber das war alles sehr ambivalent. Weil auf der einen Seite hatte ich irrsinnige Panikattacken und Angst. Aber na klar, das ist doch völlig verständlich. Ja. Und wie ist das denn, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wie ist es heute? Wie ist lebt die Oma noch? Ja. Wie ist dein Kontakt zu der Oma und zu der Mutter? Zu meiner Mutter, das fängt ganz langsam an, wieder besser zu werden, aber nur weil sie es geschafft hat, sich bei mir zu entschuldigen. Mhm. Und die Oma? Und meine Oma hat mir auch Briefe geschrieben, wo sie versucht, weil sie jetzt große Angst vorm Sterben hat. Glaubt sie immer noch, dass du vom Bösen besessen bist? Nein, mittlerweile nicht mehr. Schämt sie sich für das, was sie getan hat? Aber ich kann das nicht vergeben oder so irgendwie. Wie kommt es denn? Vielleicht kann ich es vergeben, aber ich kann es nicht vergessen, ja. Ja, ich verstehe, das ging mir genauso. Wie kommt es denn, dass sie heute sagt, ich habe mich geirrt? Woran macht sie ihren Irrtum fest? Weil es dann in diesen Gemeinden auch, wie soll ich das sagen, da wurde dann so... Da kamen neue Pfarrer, da kamen neue Ansichten. Sie ging dann auch mehr auf Wahlfahrten und so, ja. Und da hat sie halt das gesehen, dass das, ja, ich bin ja sehr früh ausgezogen und war dann komplett isoliert von meiner Familie. Ich habe 10 Jahre lang das Haus nicht verlassen, also so weil ich wirklich dachte, ich bin das Böse und die Welt darf nichts von mir Böses bekommen mehr, ja. Das hast du danach immer noch gedacht? Ja, lange. Das geht so in Fleisch und Blut über, wenn man das täglich hört. Nochmal, du bist jetzt 30. Seit wann bist du denn richtig und voll davon überzeugt, dass du nicht das Böse bist? Und seit einem Jahr circa. Seit einem Jahr erst? Mhm. Durch eine Therapie, oder wie? Ja, ich habe sehr viele Therapien gemacht und dann hat mir jemand gesagt, ja, ich bin austherapiert, da geht irgendwie nichts mehr weiter, ja. Und dann habe ich aber begonnen, im Internet zu suchen, so nach Selbsthilfegruppen, ob es da eine in der Nähe gibt. Dann war ich dort und habe dann ähnliche und tragische Schicksale gehört. Das heißt, es kommt öfter vor, sowas? Ja. Unglaublich. Und das alles unter dem Mantel unserer Alltagswelt. Ja. Man kriegt das nicht mit. Ja, das ist aber, glaube ich, nicht nur so, dass das in kleineren Ortschaften passiert, sondern dass das in diversen Familien nach wie vor noch so... Nochmal ein Wort zu deiner Oma. Denn die Oma hat jetzt, sagt sie, Angst vor dem Tod und vor dem Sterben. Ja. Und sie würde gerne mit dir wieder nahen Kontakt haben. Nein, sie möchte nur, dass ich ihr vergebe. Ach so. Das hat sie schriftlich erbeten? Genau, ja. Und, was wirst du ihr antworten? Oder hast du ihr geantwortet? Ich habe ihr noch nicht geantwortet, ja. Das kann ich noch nicht. Ich gehe jetzt wieder raus, nehme aktiv am Leben teil, baue mir gerade wieder alles auf und ich möchte mich momentan nicht... sie hat keinen Platz in meinem Leben. Finde ich sehr richtig. Nimm dir alle Zeit der Welt. Und wenn sie vorher stirbt, dann ist es so. Ja. Vergib ihr erst, wenn du das wirklich von dir und tief in dir auch spürst, dass das gut ist für dich. Ich würde es nicht einfach jetzt so machen, weil man das vielleicht ja so machen muss. Oder vielleicht aus Mitleid heraus. Ja, nein, ich kann das auch nicht mehr. Ja, da ist einfach zu viel passiert. Ja. Das glaube ich, das glaube ich. Ist sie denn so schwer krank, dass der Tod zu erwarten ist? Ah ja, ich meine, man sagt so in Österreich, Unkraut vergeht nicht. Ich weiß es nicht. Ja, sie hat dauernd irgendwelche Wehwehchen, aber jetzt dürfte wohl eine größere Operation anstehen. Mensch, Theresa, das ist ja eine Geschichte. Das tut mir aber ungeheuer leid. Du bist mit so vielen Therapeuten jetzt in Kontakt gekommen. Möchtest du mit meinem Psychologen auch noch ein paar Worte sprechen? Nein, danke, glaube ich. Ich wollte das nur erzählen, ja. Ich finde es gut, wenn Leute das erzählen, dass es sowas in unserer Gesellschaft gibt, dass man noch sensibler wird, wenn einem irgendwas komisch vorkommt. Oder auch bei Kindern, dass man noch genauer hinguckt und hilft von außen. Ja, das denke ich auch. Oder dass Jugendliche, die jetzt beispielsweise auch unsere Sendung hören und die in einer solchen Situation vielleicht sind, wie du damals warst, dass die sollen rausgehen, die sollen um Hilfe schreien, die sollen sich an die Behörden wenden. Ja. Vielen, vielen Dank für dein Vertrauen, Theresa. Bitte gerne. Und alles Gute für das weitere Leben, das hoffentlich jetzt anfängt, schön zu werden, endlich. Ja. Alles Gute. Danke sehr. Tschüss. 1.51 Uhr haben wir und hier ist Bruder Christian, 42. Guten Morgen. Guten Morgen, Damian. Domian. Domian, ja. Entschuldigung. Ja, hallo. Du bist ein Bruder, heißt das, du bist Mönch? Genau. Ach, das ist ja schön. Wo bist du Mönch? Ich bin in Köln Mönch. Ach. Genau, ich bin in Köln Mönch und wir haben ja eine Gemeinschaft. In welchem Kloster? Hier in Köln-Mühlheim, Barmherzige Brüder vom Johannes Paul II. Und du hörst unsere Sendung? Ich bin im Moment ziemlich krank und kann nicht schlafen. Ich habe den ganzen Tag also geschlafen. Ja. Und habe dann einfach mal das Fernsehen angemacht und dann habe ich deine Sendung gesehen. Ja. Und das fand ich sehr interessant und aber auch einige Berichte, wie jetzt gerade meine Vorrednerin, sehr schockierend. Sehr schockierend, ja. Ja, sehr schockierend. Was sagst du als Mann der Kirche, als Mann des Glaubens zu einem solchen Vorfall? Gibt es sowas, auch zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, im Kölner Raum, ist dir sowas schon mal zugetragen worden, solche Vorfälle? Also im Kölner Raum direkt nicht. Aber ich selber habe eine, ich möchte aber vorweg sagen, also ich glaube, die Vorredner hieß Theresa. Theresa, ne? Genau. Genau. Sie soll sich um Gottes Willen nicht einreden, dass sie böse ist oder wer auch immer, das auf keinen Fall. Also wenn das auch die Kirche tut, sie versündigt sich. Das ist deine Meinung, so siehst du das? So sehe ich das. Also wenn das Geistliche machen, ist das eine schwere Sünde? Ja. Das beruhigt mich, dass du das sagst. Also das ist einfach so, kein Mensch ist böse. Das hat immer einen psychologischen Hintergrund. Nun gibt es ja in der katholischen Kirche immer noch und sehr geheim praktiziert den Exorzismus. Genau, das finde ich ganz grausig. Das finde ich grauenvoll. Das finde ich einfach nur schrecklich. Und da kommen mir auch die Tränen. Da gibt es ja auch in Rom, ich komme jetzt nicht auf den Namen, da gibt es ja auch noch so einen Exorzisten. Mhm, ja. Und dass da einfach ohne psychologischen Beistand irgendwie da angefangen wird mit Weihwasser und hier und Schreien und bla. Das ist einfach nur Menschenquälerei und das hat mit der Liebe Gottes, die ich persönlich erfahre, mit wirklich der Liebe Gottes den Menschen zu begegnen. Auch wenn ein Mensch von sich aus meint, er ist böse, dann hat das immer einen Hintergrund mit vielleicht aus einer Kindheit, vielleicht aus einem psychologischen Hintergrund. Ganz genau. Glaubst du denn, dass es das Böse an sich gibt? Ja. Hast du das Böse schon mal gesehen oder erfahren? Ja, das habe ich. Wie? Wo? Also in zweierlei, also einmal persönlich und einmal durch mehrere Mitbrüder, die ich in einem anderen Kloster besucht habe. Und die Zeitzeugen, das sind wirkliche Zeitzeugen, die leben auch noch. Mhm. Und eine Sache, wenn ich das ganz kurz erwähnen kann, in Kurzfassung, gerne. Das ist in Trier passiert. Da gibt es auch ein Buch drüber, das hat ein Pater Rodewig geschrieben. Das ist ein Jesuitenpater. Mhm. Und da gab es einen Orden, die haben auch ein großes Krankenhaus. Mhm. Und da war eine Hilfsschwester, würde ich mal sagen, also eine ganz treue, liebe Seele, die alles für die Patienten getan hat, aus ihrem Glauben heraus und sehr zurückhaltend. Wie sagt man das, ohne jetzt jemanden zu verletzen, einfach gestrickt. Okay. Mhm. Genau. Und also hatte keine große Bildung, aber sie ging in ihrer Krankenpflege auf und sie war gläubig. Und irgendwann fing die Schwester, diese Pflegehelferin, die fing an, sich zu verändern. Mhm. Und die Mönche, die hatten dann morgens ihr Stundengebet. Das ist direkt dann so mit dem Krankenhaus angegliedert. Also man kann vom Krankenhaus in die Kapelle direkt gehen. Und Christian, ich habe eine kleine Bitte. Wir haben nicht mehr so ganz viel Zeit. Erzählen uns das mal kompakt. Ich bin ganz erpicht darauf, das zu hören, wie die Geschichte weitergeht. Dann mache ich das. Ja, ich bin ganz da drin. Ich mache es ganz schnell. Mhm. Auf jeden Fall, die Schwester, die fing auf einmal an, sich zu verändern und sprach auf einmal in verschiedenen Sprachen. Mhm. Außer Hebräisch, Griechisch und was noch alles. Aber das ist doch der Klassiker, wenn die Katholiken sagen, jetzt ist der Teufel in diese Frau gefahren. Genau. Also glaubst du es doch? Nicht ganz. Also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe das Buch gelesen und es sind Ärzte da, die das bestätigen. Also die sagen, also man hat Psychologen hinzugezogen und man hat dann auch Tests gemacht mit normalem Wasser und geweihtem Wasser. Und also diese Leute, die das berichten, die sagen dann, sie hätte auf das geweihte Wasser geschrien und reagiert. Mhm. Und es gibt auch Brüder, die gesehen haben, wie sie vom Bett geschwebt ist und ist richtig mit dem Körper nach oben geschwebt und ist dann, als der Exorzist dann da war, dieser Pater Rodewig, der hat dann wirklich, die Frau ist dann vom Bett aufgeschwebt und ist mit voller Ecke in die Ecke geknallt und die Frau war tot. Aber ich wundere mich trotzdem, dass du das so glaubst und so hinnimmst, weil du gerade am Anfang des Gesprächs gesagt hast, du findest es ganz schlimm, wenn Exorzismus betrieben wird, auch von der katholischen Kirche, und dass es eigentlich immer psychologische, psychiatrische Ursachen hat. Aber dann siehst du doch Ausnahmen. Ich sehe eine Ausnahme, weil ich glaube, wenn es das Gute gibt, gibt es auch das Böse, aber nicht in dieser Form. Also ich bin, wie gesagt, ich bin zwiegespalten, weil in diesem Buch fehlen mir eigentlich noch ein paar Psychologen. Da bin ich vorsichtig. Mal grundsätzlich, metaphysisch, religionsphilosophisch gefragt, glaubst du an den personalen Teufel? Nein. Nein. Also dann gäbe es, nein, das glaube ich nicht. Also das kann ich ganz sicher ausschließen, das glaube ich nicht. Und ich möchte auch hier an dieser Stelle sagen, es hören viele Leute zu, sie sollen sich das nicht einreden lassen. Mhm. Warum? Du bist ein gläubiger Mensch. Ja. Warum, was glaubst du, warum lässt Gott, der Gott der Liebe ist, so wird er uns ja erklärt, warum lässt er überhaupt Böses in der Welt zu? Weil ich ganz fest daran glaube, dass Gott der Liebe ist, uns nicht als irgendwelche Marionetten erschaffen hat. Er hat uns die Welt geschenkt, also er hat sie erschaffen. Und er sagt ja auch, macht sie euch untertan. Also er hat uns ein Gehirn gegeben, wir dürfen uns entwickeln, die Forschung nimmt zu, das will er auch, er will, dass die Welt sich verändert. Und da sind wir lange noch nicht angekommen. Und ich glaube da ganz fest dran. Und damit meinst du, wäre der Holocaust erklärt, die Millionen von Kriegstoten? Nee, damit ist es mit Sicherheit nicht erklärt. Aber ich denke einfach, das Böse tun, das ist ganz grausam, das mit dem Holocaust und so weiter, auch Morde und das ist ganz, ganz schlimm und Misshandlungen und was es alles auch gab, auch innerhalb der Kirche. Aber es passiert ja auch nicht nur Böses durch den Menschen, es passiert ja auch Böses durch die Natur. Wir schauen uns nur die Vielzahl von Naturkatastrophen an, die es im Laufe der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Genau. Also, jetzt könnten wir natürlich die ganze Nacht diskutieren. Genau. Aber ich freue mich sehr, dass du angerufen hast, Bruder Christian. Daniel, Domian, ganz schnell noch. Ich möchte nur eben sagen, du hast recht, man kann stundenlang drüber, aber liebe Leute, die ihr zuhört, lasst euch es nicht einreden. Geht zum Psychologen, sprecht mit Freunden, mit Leuten. Also, es gibt es nicht. Das ist ein gutes Wort von einem katholischen Geistlichen. Das freut mich sehr, dass du das sagst, lieber Christian. Jetzt muss ich Schluss machen. Okay. Ich wünsche gute Besserung und danke überhaupt dir. Alles Gute. Auf Wiederhören. Ja, dir auch. Tschüss. Ja. Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben, das war das Thema Das Böse heute bei Domian in der Technik Tim Donke. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine entspannte und friedliche gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.